Bis auf, wenn wir uns sehen. Ich hab den Vater rein in seinem Bett. gesehen. Ja, der hat's wunderschön, der braucht nicht aufzustehen. Und rechts und links vom Bett, da steht der beste Wein. Ach, wäre ich doch nur der alte Vater Rhein. Ich hatte was getrunken, es war wohl ein sehr guter Wein, denn ich bin umgesunken und unten am Rhein flieg ich ein. Da lag ich und plötzlich, ja, wen sah ich da? Ich rieb mir die Augen, wisst ihr, wen ich sah? Ich hab den Vater Rhein in seinem Bett gesehen. Ja, der hat's wunderschön, der braucht nicht aufzustehen. Wenn ihr vor uns die Sterne funkeln. Hey Gritzka, Herr Kapitän, wenn wir nur mal Bütsche fahren und so jen. Hey Gritzka, Herr Kapitän, wenn wir nur mal Bütsche fahren und so jen. Man kann so schön in dunkle Schunkeln, wenn ihr vor uns die Sterne funkeln. Wenn wir nochmal Bildschirm Ist das nicht ein herrlicher Quatsch? Ja, Pitsch, Flutsch, Flatsch. Ist wird jetzt noch einmal rasiert. Aber vergeben, sie war nicht eingeschmiert. Zwei Knaben stiegen auf einen Turm, der eine hat einen Wandelbund, der andere fähig und munter, der ließ sich daran herunter. Freut euch des Lebens, Großbruder wird mit der Sense rasiert. Am Kinn, ja, und in Paris, Mademoiselle Marianne.